Gewitter zieht auf. Graue Wolken am Himmel. Yeah. Nach jedem Sturm kommt die Ruhe und am Horizont. Egal wann die Sonne kommt. Yeah, die Sonne geht auf. Yeah, hört genau zu, Mann. Ich zähl die Jahre im Schatten circa 7 Stück ohne Plattenfirma. Keine Bühne, kein Auftritt. Meine Füße bleiben im Laufschritt. Doch ich komm nicht voran. Hier ist kein A&R und kein Label-Informant. Viele Alben, nichts gepresst. Viel Gestalten, Licht gesetzt. Und am Ende war es wieder nicht gerecht. Viele Versprechen, Leute getroffen. Ziele zerbrechen, Wörter gebrochen. Nichts ist da von dem, was es gab. Für mich ist klar, ich nehme mein Material mit ins Grab. Keine Fans, keine Bekanntheit. Kein Bands, kein Samtkleid. Für keine Frau, nur der Wille, der mich antreibt. Früher wollte ich alles, doch ich hatte nichts. Heute will ich nichts, das heißt, ich hab alles. Siehst du die Sonne aufgehen am Horizont? Du hast sie aufgegeben, doch sie kommt. Es ist der Wille, der sie hochzieht. Wenn du nach oben siehst, sieh, ist die Hoffnung am Horizont. Früher wollte ich alles, doch ich hatte nichts. Heute will ich nichts, das heißt, ich hab alles. Keine Arbeit, kein Verdienst. Jeden Tag Streit in meinem Verlies. 1000 Bars schreibe ich, die keiner liest. Kein Abschluss, keine Zukunft. Ein Schnappschuss, meine Zukunft. Der Hass ist die Kraft, keine Liebe kommt zu uns. Kein Respekt, keine Anerkennung. Was verletzt, denn es grenzt an Verschwendung. Viel geträumt und wenig geschlafen. Viel versäumt und ewig am Warten. So viel bereut, ich kann eh nicht mehr klagen. Kein Vertrauen, keine Unterstützung. Nur ein Zaun aus Misstrauen, reine Unterdrückung. Viel ausgegeben, nichts eingenommen. Viel draußen leben, nicht reingekommen. Doch nichts aufgegeben, mein Wille bleibt Beton. Früher wollte ich alles, doch ich hatte nichts. Heute will ich nichts, das heißt, ich hab alles. Siehst du die Sonne aufgehen am Horizont? Du hast sie aufgegeben, doch sie kommt. Es ist der Wille, der sie hochzieht. Wenn du nach oben siehst, sieh, ist die Hoffnung am Horizont. Früher wollte ich alles, doch ich hatte nichts. Heute will ich nichts, das heißt, ich hab alles. Außer Rap keine Perspektive. Was ich will, weiß ich sehr präzise. Und trotzdem brauch ich mehr Kredite, weil ich eher Max liebe und nicht mehr Cash kriege. Keine Kontakte, keine Bereitschaft, keine Streitmacht. Die Acht gibt intakt, ist kompakt und mich reich macht. Eigentlich will ich nur Musik, doch es bleibt Hass, bis das Eis platzt. Kein Verständnis von keiner Seite für meine Erkenntnis. Und was ich leiste, es ist längst mehr als ein Mensch denkt, begreif es. Ich schreibe hier mein Album, ob es alles sprengt, wer weiß es. Und ich kämpfe bis zum Ende, nehm mein Schicksal in die Hände. Meine Stimme in die Stille, streck die Faust in den Himmel. Die Kraft ist mein Wille, brech die Stille mit der Stimme. Und ich kämpfe mit den Händen, mein Schicksal wird nicht enden. Früher wollte ich alles, doch ich hatte nichts. Heute will ich nichts, das heißt, ich hab alles. Siehst du die Sonne aufgehen am Horizont? Du hast sie aufgegeben, doch sie kommt. Es ist der Wille, der sie hochzieht. Wenn du nach oben siehst, sieh, ist die Hoffnung am Horizont. Früher wollte ich alles, doch ich hatte nichts. Heute will ich nichts, das heißt, ich hab alles.